Erster am Anfang der Herrschaft von König Zedekia sprach Gott zu Jeremia. Zedekia war der Sohn von Josia und König von Juda. Zweiter Gott sagte zu mir, mache dir Seile und ein Joch. Lege sie auf deinen Hals. Dritter sende Boten zu den Königen von Edom, Moab und Ammon. Sende auch Boten zu den Königen von Tyrus und Sidon. Diese Boten waren schon bei König Zedekia in Jerusalem. Vierter gibt den Boten den Auftrag. Sie sollen ihren Königen sagen, so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels. Fünfter, ich habe die Erde gemacht. Ich habe die Menschen und die Tiere auf der Erde gemacht. Ich habe das mit meiner großen Kraft getan. Ich gebe die Erde, wem ich will. Sechster, jetzt gebe ich alle diese Länder Nebukadnezar. Er ist mein Diener und der König von Babel. Ich gebe ihm auch die Tiere auf dem Feld. Sie sollen ihm dienen. Siebter, alle Völker sollen ihm dienen. Sie sollen auch seinem Sohn und seinem Enkel dienen. Das wird so sein, bis die Zeit für sein Land kommt. Dann werden starke Völker und Könige ihn besiegen. Achter, ein Volk oder Königreich, das Nebukadnezar nicht dienen will, wird leiden. Es wird nicht unter die Herrschaft des Königs von Babel gehen. Gott sagt, ich werde dieses Volk mit Krieg, Hunger und Krankheit strafen. Ich werde sie durch seine Hand ganz vernichten. Neunter, hört nicht auf eure Propheten oder Wahrsager. Hört nicht auf eure Träume oder Zauberer. Sie sagen euch vielleicht, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen müssen. Zehnter, sie erzählen euch Lügen. Sie wollen, dass ihr euer Land verlasst. Dann werde ich euch vertreiben und ihr werdet sterben. Elfter, aber das Volk, das dem König von Babel dient, wird leben. Gott sagt, ich lasse sie in ihrem Land. Sie können es bebauen und dort wohnen. Zwölfter, ich sprach auch zu König Zedekia von Juda. Ich sagte, dient dem König von Babel und seinem Volk. Dann werdet ihr am Leben bleiben. Dreizehnter, warum wollt ihr und euer Volk sterben? Gott hat es den Völkern angedroht. Sie werden durch Krieg, Hunger und Krankheit sterben. Das passiert, wenn sie dem König von Babel nicht dienen wollen. 14. Hört nicht auf die Propheten. Sie sagen, ihr werdet dem König von Babel nicht dienen müssen. Sie erzählen euch nur Lügen. 15. Gott sagt, ich habe sie nicht gesandt. Sie sprechen Lügen in meinem Namen. Dann werde ich euch vertreiben. Ihr werdet sterben, zusammen mit diesen Propheten. 16. Ich sprach auch zu den Priestern und zum ganzen Volk. Gott sagt, hört nicht auf eure Propheten. Sie sagen, die Geräte aus dem Tempel Gottes kommen bald aus Babel zurück. Sie erzählen euch nur Lügen. 17. Hört nicht auf sie. Dient dem König von Babel. Dann werdet ihr leben. Warum soll diese Stadt zerstört werden? 18. Wenn sie Propheten sind und Gottes Wort haben, sollen sie beten. Sie sollen Gott bitten, dass die Geräte nicht nach Babel kommen. Diese Geräte sind noch im Tempel Gottes. Sie sind auch im Palast des Königs von Juda und in Jerusalem. 19. Gott, der Herr der Heere, spricht über die Säulen. Er spricht über das Meer und die Stühle. Er spricht über die restlichen Geräte in dieser Stadt. 20. Nebukadnezar, der König von Babel, hat sie nicht mitgenommen. Er nahm König Jechonja von Juda mit nach Babel. Jechonja war der Sohn von Joachim. Er nahm auch alle wichtigen Leute aus Juda und Jerusalem mit. 21. Jahr, Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, spricht. Er spricht über die Geräte, die noch da sind. Sie sind im Tempel Gottes, im Palast des Königs von Juda und in Jerusalem. 22. Sie werden nach Babel gebracht. Dort bleiben sie, bis ich sie wiederhole. Gott sagt, ich werde sie zurückbringen an diesen Ort.